man es schon. Ein Orchestrion, Kirmes und Lichterglanz, ein bunter Luftballon wiegt sich wie im Tanz. Wir sahen uns nur an, du nahmst meine Hand, und wie das Karussell drehte sich unsere Welt schnell bis in den Tag. War es ein Traum, was damals war? Ein Lied erklang nur für uns zwei. Unser schönes Jahr ging wie ein schnell vorbei. War es ein Traum, was damals war? Das Paradies war nah. Alles, was blieb, das ist nur das Lied, das sagt, was da. Verklungen das Spiel, das Glücksrad steht still, stumm das Orchestrion, der bunte Luftballon tanzt einsam im Wind.